Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 65 mit Idrissa Sou Maoro, Robert Pete Williams, Billie Holiday und Louis Armstrong, Blind John Davis und George Barnes, Al Gray und Eddie Cleanet Vinson, Screamin' Jay Hawkins, The Graham Bond Organization, The Cream, The Chamber Brothers, Maria Luisa Anido und Miguel Llobet, Bobby Lee Tremmel. Und das Orchestra Baobab. Yeah, la la, yeah. Mailand, gute Mailand, da gab Quatte. Gute Mailand, komm ins Jago. Gute Mailand, Palace di Bé. Gute Mailand. Johnny Sec, Badi Bassen, Bassen, Bassen, Ibolo, Akadi Sec, Akadi Sec, Sen Kuigi, Sen Kuigi, Kuigi Regi. Kariza ani yanguma, ani yanguma, ani yanguma. Nyonsra robo kafuza uni wari. Wari manele. Tino mine kafuza uni sami. Wari na launchie. Wari na leum adama dentiana. Wari manele. Sanu na leum sinji fara. Wari na launchie. Alin invente dingening dia kiki se na bozo ki bokolo sere kariza ani yanguma ani yanguma ani yanguma nyonso boka fusa uni wari wari manyele tino menega fusa uni sami wari na nauje wari na lemu adama dentiana. Wari manyele Sanuna leu msinji fara Wari nana ujie Wari ye mamadu bolo Andenge sebe mamadu flede ye Fente mamadu bolo Karisa denge maduni tewa Wari na leu adamade tiyana Sanona leum sinji fara Alin invente dingeningun dia kiki sina bozo kiboko lo segere karisa ani yanguma ani yanguma ani yanguma bro blangun le no nyanduma dia Wari manyele Ni wari tikumbi nyantuma mandifeo Wari nana uje Kasara usuma mambato nyantuma tumbediza Wari manyele Padakele damandaye nyantuma tumbediza Wari nana uje Alini vente denge ningu Dunya kiki sina bozo Kiboko lo segere, karisa ani yanguma, ani yanguma, ani yanguma. Bro blangun le no nyanduma diare. Wari manyele. Ni wari tikumbi nyanduma mandifeo. Wari nana uche. Kasara usuma mambato nyanduma tumbedisa. Wari manyele. Badakele damandaye nyanduma tumbedide. Wari nana uche. Ni utekuma be karisa ani yanguma, ani yanguma, ani yanguma. Ni mibulubli kunso nyanduma fu. No ma fina, il a fugari a fatto e coe, ananyongo kumabale no neke kele na moye zete ananyongo njugu ya bale no neke kele na moye zete mwogwele indogo yale. Zweimal Musik aus Afrika, einmal aus Senegal und dann von einem Nachbarn des Senegals, nämlich Mali. Orchestra Baobab aus Senegal wurde 1970 in Dakar gegründet und nach dem Club Baobab in Dakar, wo die Band spielte, benannt. Zur Orientierung: Der Senegal ist ein westafrikanischer Staat mit den Nachbarn Guinea, Guinea-Bissau, Gambia und Mali, hat 16 Millionen Einwohner, 3 Millionen weniger als Mali. Mali ist ein Binnenstaat, der Senegal hat eine Küste, so viel Informationen zur geografischen Lage, die ich mir auch gerade erst beschafft hatte. Man kennt sich ja, oder zumindest ich kenne mich, alles andere als gut in diesem Riesenkontinent Afrika aus. Zurück zur Musik. Wir hörten Orchester Baobab aus dem Jahre 1980. Ndioulou, das heißt, glaube ich, so viel wie "Es tut mir leid". Gewähr für diese Übersetzung kann ich nicht geben. Ich habe sie von einem Online-Übersetzer. Den Interpreten, den wir nach Orchestra Baobab hörten, war der Gitarrist Idrissa Sau Maoro. Er wurde 1949 in Mali geboren und ist seit 1968 aktiv. 1998 spielte er das Lied Wari ein. In den letzten 20, 30 Jahren ist Mali ja in der Musikwelt sehr bekannt geworden, dadurch, dass dort Gitarristen, sehr viele Gitarristen herkommen, die ähnlich wie die amerikanischen Blues-Gitarristen klingen oder mal klangen. Da fällt ein zum Beispiel der Gitarrist John Lee Hooker ein, aber auch Robert Pete Williams. Im Oktober 1966 gastierte das American Folk Blues Festival in Berlin. Am 15.10. im Westteil in der damaligen Kongresshalle, dem heutigen Haus der Kulturen der Welt, einen Tag später im alten Friedrichstadtpalast und genau vom 16.10.1966 hören wir jetzt Robert Pete Williams mit Louise. Sweetest woman I know. Louise, she's the sweetest woman I know. She made me walk from Chicago back to the Gulf of Mexico. Louise, baby, why don't you hurry on? Woman, why don't you hurry on? I had a love it since my Louise been gone. The big boats is up the river, out on the bank of sand. And she never hit the water, I swear she never land. Louise, woman, wonder what you try to do. You try to love me, darling, and love some other man too. Somebody been fishing in my pond, catching all my perches, grinding at the ball. Louie, woman, why don't you hurt on me? Louie, baby, why don't you hurt on me? Woman, I don't love it. Since my Louise been gone. Mama, look out there, you're carrying me too fast. Watch it, baby. You're just my good for nothing, my sweet hunk of trash. My, how you sound. You're very short on looks. Yeah. Dumb when it comes to books. Look out, baby, watch it, honey. And you stay full of corn, just like succotash. What you want me to do in my idle moments? You're just a good for nothing but my sweet hunk of trash. Let me get a word in there, honey. You running your mouth. You said I've worried you for years. I'm just a barfly mooching beers. While you sweat over a hot stove slinging hash. Work my fingers right down to the elbows. Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet hunk of trash. Forced to admit it, baby. You said I spread my love all around and with the chicks all over town. But how can I when you keep me broke so I can't spend no cash? Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet hunk of trash. Listen here, Pops. You know you lie about your youth. I don't lie, baby. I'm just careless with the truth, that's How all. How careless can you be? I don't know. With all young chicks, you try to make a flash. No, baby, it ain't like that, no. But you're still my good for nothing, my sweet hunk of trash. Now when you stay out very late, it sure makes me mad to wait. How come, baby? 'Cause you come home too tired to raise just one eyelash. Yeah, watch it, baby, watch it. You're just good for nothing, but you're my sweet hunk of trash. Yes, indeed. Robert Pete Williams aus dem alten Friedrichstadtpalast hörten wir ein Duett, Billie Holiday und Louis Armstrong, Sweet Hunk of Trash, Ende der 40er Jahre aufgenommen. Alle Welt redet immer vom Duett Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Irgendwie werden die Duettaufnahmen von Armstrong und Billie Holiday da immer etwas übersehen. Eigentlich finde ich die sogar besser, was natürlich damit zu tun haben könnte, dass ich Billie Holiday Ella Fitzgerald vorziehe. Das ist natürlich reine Geschmackssache. Nach diesem Duo Billie Holiday Louis Armstrong nochmal ein Duett Blind John Davis mit dem Gitarristen George Barnes. Blind John Davis, ein Blues-Pianist, der aber eine Alleinstellung hatte und noch am ehesten nicht mit anderen Blues- oder Boogie-Pianisten verglichen wurde, sondern mit dem Jazz-Pianist Art Hodes. Der Gitarrist George Barnes spielte so gut wie jeden Stil amerikanischer Populärmusik. Also das umfasste nicht nur Blues, sondern vor allem Jazz, aber auch Pop und Ich glaube, sogar Rockabilly und Country war ab und zu mal drinne. Er war nämlich ein vielbeschäftigter Studiogitarrist. Endlich konnte ich mal diesen Spruch wieder loswerden. Die nächsten drei Aufnahmen sind der Komposition Person to Person gewidmet. Die erste Version, die wir hören werden, ist von Eddie Cleanhead Vinson, dem Altsaxophonisten, ursprünglich aus Texas. Dort spielte er Mitte der 30er Jahre mal in einer Band namens Chester Bone Band. Diese Band war mir nicht bekannt und auf YouTube kann man gerade mal 278er Shellac-Schallplatten hören. Das ist alles, aber Mitte der 30er Jahre spielten dort zu einem Zeitpunkt Eddie Cleanhead Vinson am Altsaxophon, Arnett Kopp am Tenorsaxophon und als Gitarrist, Pianist war T-Boone Walker zu hören. Das ist eine äußerst prominente Besetzung. Mitte der 40er Jahre nahm Eddie Cleanhead Vinson mit dem Cootie Williams Orchester die Originalversion von Person to Person auf. Die hören wir nicht. Stattdessen eine Version, die 1972 in Europa, Frankreich aufgenommen wurde. Al Gray, der Posaunist, Eddie Cleanhead Vinson nicht am Saxophon, sondern ausschließlich als Sänger zu hören. Wild Bill Davis an der Orgel und Chris Colombo am Schlagzeug. Danach eine Rock'n'Roll-Version, Screamin' Jay Hawkins, Person to Person aus den 50er Jahren. Und schließlich geht's ins Swinging London des Jahres 1964, live at Klug's Klieg, The Graham Bond Organization, Person to Person Blues mit Graham Bond als Sänger und Organist, Dick Hextall Smith am Saxophon und der späteren Rhythmusgruppe von Cream, Ginger Baker und Jack Bruce. Ende der 60er Jahre spielte Screamin' Jay Hawkins eine Platte ein, auf der unter anderem auch Graham Bond als Organist und Saxophonist zu hören war. Es ist manchmal ziemlich interessant, die Besetzungslisten etwas genauer anzugucken. Da staunt man manchmal nicht schlecht. Don't write me no letter. Don't even telephone. I need you. Person to person. Bring your big fine boxy cell phone home. Don't send me no message. You know I'm all alone. I need you. Person to person. Bring your big fine box and cell phone home. Telephone me. I can't love no telephone. All the time you're telephoning, you could be coming home. Ain't no use to send no letter. I can't hug no paper tight. Ain't no use to send no message. It can't talk to me at night. Ain't no use to send your brother. I ain't gonna talk to no one else. There ain't no use to send your mother. You just got to come yourself. Little girl, I have suffered each day since you've been gone. I need person to person. Bring your big, fine, foxy, frantic, freakish, form-fitting self on home. Come on now. baby. That's the way it's gotta be. Oh, I see your loving face before me. Yeah, I want you to say that you love me. Come on, come on. You said you'd telephone me, baby. You said you'd bring. You said you'd write me letters. And I don't get anything. Person to person to person, baby. Yeah, that's the way it's gotta be. You So, da ich jetzt schon mal Cream erwähnt hatte, kommt diese Band jetzt auch zum Zug. Sweet Wine von der ersten LP 1966. Gleich hören wir die Chambra Brothers oder Chambra Brothers, Time Has Come Today aus dem Jahre 1968. Das war ihr größter Hit, Nummer 11 in den Top 100 in den USA. Allerdings war das eine editierte Aufnahme, das heißt, sie war auf 4 Minuten in etwa begrenzt worden. Wir hören hier in Framats musikalischen Fundbüro natürlich die 11-Minuten-Version. Die Shemba Brothers waren tatsächlich 4 Brüder, die zwischen 1931 und 1942 geboren wurden. Sie sangen nicht nur, sondern spielten auch ihre Instrumente selbst. Am Schlagzeug war allerdings der weiße Schlagzeuger Brian Keenan. Interessant ist es, dass die ganzen Hall- und Rückkopplungseffekte vom Toningenieur damals live im Studio produziert wurden. Das war so eine Mission, Augen zu und durch, hoffentlich funktioniert, wie wir hören, es hatte funktioniert und zwar sehr gut. Go back. Frage ist immer, was lässt man nach so einem langen Stück folgen? Ich habe mich für eine historische Aufnahme entschieden, die zwischen 1925 und 30 gemacht wurde. Maria Luisa Anido und Miguel Llobet, El Testament d'Amelia, ein klassisches Gitarrenduett. Und danach sehen wir, wie viel Zeit wir noch haben. Thank you. Bobby Lee Trammell wurde 1934 in Arkansas geboren, bequatschte Carl Perkins, dass er doch mal einen Kontakt mit Sam Phillips von Sun Records vereinbaren sollte. Das klappte, aber Phillips sagte nein, danke. Trammell schaffte es dann doch, einige Rockabilly- und Country-Platten aufzunehmen, bis er dann in die Politik ging. Ich werde nicht in die Politik gehen. Das war's mit dem Musikalischen Fundbüro. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Frank Framat Matthias. Und nun Bobby Lee Trammell, You're the Mostest Girl aus den frühen 70er Jahren. Yeah.